Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei unserem September-Rückblick diesen Jahres. Unser Podcast hier hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass er zwei Schwerpunktthemen hat. Das erste Krieg und Gewalt und das zweite solidarische Busse. Ihr könnt es jetzt auch in dieser Reihenfolge hier bei uns so hören. Das heißt, es wird auf einer leichtherzigeren Note enden, als es beginnt. Vor wenigen Tagen war der 9. Oktober, das ist der Jahrestag, der vierte Jahrestag 2023, des Attentats in Halle damals, des antisemitischen, rassistischen, antifeministischen Anschlags, der dort passiert ist, zu Yom Kippur. Und in den letzten Tagen haben wir quasi nicht nur eines geplanten antisemitischen Massakers gedacht, sondern hat auch ein krasses antisemitisches Massaker stattgefunden. Mit dem Angriff der Hamas auf israelische Zivilbevölkerung, der bereits viele hunderte Todesopfer gefordert hat. In Berlin gab es Menschen, die dieses Massaker nicht nur befürwortet, sondern auch mit der Verteilung von kostenlosen Süßigkeiten gefeiert haben. Ich fand es sehr schlimm und möchte deshalb dazu noch was sagen an dieser Stelle. Die Hamas ist keine Grassroots-Bewegung, die für Freiheit und Frieden kämpft. Weder im Sinne palästinensischer Menschen noch generell. Es kam bei diesem Festival, was angegriffen wurde, zu Feminiziden. Es gab krasse Ausbrüche patriarchaler Gewalt. Und man kann nicht gleichzeitig Feministin sein und sich auf die Seite der Hamas stellen. Das iranische Regime unterstützt mit Waffen und Finanzen die Hamas. Und wenn wir Jinjian Azadi rufen, stellen wir uns gegen das iranische Regime und auch gegen eine terroristische, fundamentalistische Organisation wie die Hamas. Wir sind mit unseren Gedanken sowohl bei jüdischen Menschen innerhalb und außerhalb Israels als auch der palästinensischen Zivilbevölkerung, die immer viel Gewalt erlebt und jetzt gerade nochmal besonders hart getroffen wird durch Blockaden und Mangelversorgung und Bomben der israelischen Regierung. Palästinenserinnen, die sich gegen die Hamas stellen, sind nicht sichtbar. Und dass es in Deutschland groß im Gespräch ist, Palästinenserinnen Staatsbürgerschaften zu entziehen und abzuschieben, ist mega scheiße. Menschenfreundliche Migration, die Möglichkeit zu bleiben und zu gehen, sichere Fluchtrouten überall sind unabdingbar. Israel spielt eine Rolle für jüdisches Leben und Überleben und kann nicht in der aktuellen Welt wegannulliert werden. Wir unterstützen als Anarchistinnen natürlich generell keine Staaten, weil die grundsätzlich der Freiheit der Menschen entgegenstehen, aber diejenigen, die dezidiert Israel ausradieren wollen, verfolgen damit keine libertären Absichten, sondern lassen ihrem Antisemitismus freien Lauf. Wir wünschen uns voneinander zwischenmenschliche Empathie und einen Kompass, der sich weiterhin nach einem freien und sicheren Leben für alle richtet. Und dass wir irgendwann gegen Antisemitismus, Rassismus, Patriarchat und Kapitalismus gewinnen. Es gibt aktuell weltweit so viele Kriege, die so viel menschliches Leid erzeugen. Ich hoffe, dass wir irgendwann als Bewegung so stark werden, dass wir einen signifikanten Beitrag dazu leisten können, dem Einhalt zu gebieten. Hier hört ihr erstmal unsere monatlichen News und danach geht's weiter mit einem Beitrag über Bergkarabach. Anarchistische Initiative für eine globale Aktionswoche gegen Krieg und Militär. Die Dringlichkeit, weltweit gegen Krieg vorzugehen, ist für uns alle offensichtlich. Die Zerstörung der Erde scheint dabei näher zu liegen als die Befreiung von allen Formen der Herrschaft. Zeit für uns als Anarchistinnen international mit einer neuen Kraftanstrengung gegen Krieg und Militär aufzustehen und uns zu organisieren. Wir wollen die vielen Kämpfe gegen Krieg, Militarisierung und die Kriegsindustrie sichtbar machen, die sich an vielen Orten der Welt entwickeln und die sich in Momenten gemeinsamer Aktionen treffen und verbinden können. Aufruf: weltweite Aktionstage gegen jeden Krieg und Militarismus. Auch in deinem Ort, vom 17. bis 25. November. Die Berliner Security-Konferenz steht für einen kapitalistischen Block in einer militarisierten Welt, in der ökonomische und politische Interessen mit brutaler Gewalt und Krieg durchgesetzt werden. Menschen und deren Rechte spielen weder für die beteiligten Konzerne noch die anwesenden PolitikerInnen die geringste Rolle. weder in der Ukraine, bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr, an den Außengrenzen der Festung Europa, in Ägypten oder der Türkei, den Hauptempfängerländern deutscher Waffenexporte. Dabei ist und sollte allen klar sein, dass Krieg und Militarismus nie Lösungen waren. Ohne uns kein Krieg, kein Militär. Nieder mit der Bundeswehr, Rüstungskonzerne zerschlagen, Security-Konferenz Ende November in Berlin versenken. Die Anti-Knast- und Body-Modification-Convention Tinta Negra entstand aus der Notwendigkeit heraus, inhaftierte Gefährtinnen finanziell zu unterstützen. Lange exemplarische Strafen sind Teil der harten repressiven Strategie der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Die Kosten sind extrem hoch und schwer zu tragen, vor allem für die Solidaritätskreise um die Gefangenen, die ebenfalls von Repression betroffen sind. In den letzten Jahren gab es verschiedene Aktionen gegen Macht und Autorität von Menschen auf der ganzen Welt. Auch als Reaktion darauf haben Unterdrückung und Repression gegen die anarchistische, subversive und revolutionäre Bewegung zugenommen. Wir verstehen den Namen Tinta Negra als internationalistische Geste an unsere Gefährtinnen aus dem Territorium, welches heute Uruguay genannt wird, sowie als Reminder an unser anarchistisches Erbe. Europas größte Drohnenkonferenz ist abgestürzt. Vor einigen Tagen hat Palestine Action die DroneX Trade Show und Conference im Excel London zum Absturz gebracht, die als Europas größte Geschäftsveranstaltung für die UAV-Branche beworben wurde. Während der Rede eines Vertriebsleiters von Thales nahmen sich Aktivistinnen die Bühne, um die Heuchelei des Vortrags hervorzuheben. Hiermit entlarvten die Aktivistinnen die Rolle von Thales bei der Erleichterung von Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung durch die Herstellung israelischer Drohnen und machten deutlich, dass kein Rüstungsunternehmen das Recht hat, Vorträge über sichere Drohneneinsätze zu halten. Thales ist eines der weltweit größten Rüstungsunternehmen, zu dessen Produkten Militärdrohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Raketensysteme und mehr gehören. Italien, Aufruf zu Demonstrationen. Zwischen anhaltenden Ausnahmezuständen und vermeintlich grünen Übergängen bereiten Smart City-Projekte die Umwandlung von Städten in echte digitale Gefängnisse vor, indem sie die bereits allgegenwärtige Polizei und das Militär mit der Installation von Gesichtserkennungskameras kombinieren, Sensoren, die den Mobilfunkverkehr überwachen, intelligente Kontrollkabinen und sogar Mikrofone. Zwischen der Schließung anarchistischer Zeitungen und Websites und der Verhaftung von Antagonisten, GewerkschafterInnen und AnarchistInnen ist der Anarchist Alfredo Cospito immer noch im Kriegsgefängnis 41 bis eingesperrt, wo er für die kommenden Jahre bleiben sollte, sofern das Amtsgericht von Rom nichts anderes entscheidet. 19. Oktober, alle in Rom zur Anhörung von Alfredo. Solidaritätsdemonstrationen vor dem Gericht in der Via Tribuniano ab 9 Uhr. Alfredo raus aus 41 bis. 20. Oktober. Anlässlich des Generalstreiks gegen den Krieg mobilisieren wir in möglichst vielen Städten und Territorien. 21. Oktober. Anarchistischer Block auf der von den Basisgewerkschaften aufgerufenen Demonstration in Brescia gegen den Krieg und gegen den Stützpunkt der italienischen Luftwaffe. Let's sabotage the war assembly. Am 19. September begann der aserbaidschanische Staat mit einer kriegerischen Offensive auf die unabhängige, international nicht anerkannte Republik Bergkarabach, eine Enklave im Staatsgebiet Aserbaidschans. In einem Crime-Think-Text vom 23. September boten Anarchistinnen in Armenien und Aserbaidschan eine Analyse der Situation an. Darauf basiert der nun folgende Beitrag. Damit wir den aktuellen Konflikt im Kaukasus besser verstehen können, braucht es ein wenig Hintergrundwissen. Aserbaidschan und Armenien waren Staaten der Sowjetunion. Im Dezember 1991, kurz nachdem die Regierungen von Armenien und Aserbaidschan ihre Unabhängigkeit ausriefen, begann dann ein Krieg zwischen den beiden Ländern. ArmenierInnen übernahmen die Kontrolle über die in Aserbaidschan liegende Region Bergkarabach und gründeten dort eine neue Republik, die in ihrer Sprache Azach heißt. Seit langem dort lebende AserbaidschanerInnen ergriffen die Flucht. Der Konflikt blieb bis heute ungelöst. Lange hat Russland die Rolle des Vermittlers gespielt, indem sie den vermeintlichen Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan vermittelt und in Anführungszeichen friedenserhaltende Truppen einsetzt. Doch derzeit steckt Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine und ist zunehmend von der Türkei abhängig. Mit der Unterstützung des türkischen Präsidenten Erdogan und den Reichtum aus Öleinnahmen sah sich Aserbaidschan zu einem Angriff bereit. Und im Jahr 2020 greift Aserbaidschan Arzach dann an. 3 Jahre später siegt der Aggressor dann komplett. Die lokale Regierung hat auf Druck von Aserbaidschan die Auflösung der Republik zum 1. Januar 2024 bekannt gegeben. Im Folgenden hört ihr nun die Analyse eines russischen Anarchisten, der im Exil in Armeniens Hauptstadt Jerewan lebt. Trotz der Kapitulation der Behörden der selbsternannten Republik Arzak und der Verhandlungen beschießt Aserbaidschan weiterhin die Hauptstadt Stepanakert und andere bewohnte Gebiete. Auch der spontane Widerstand der örtlichen Bevölkerung hält an. Berichten zufolge weigern sich die BewohnerInnen einiger Dörfer, diese zu verlassen und erklärten, sie würden lieber sterben als zu gehen. Die verzweifelten Kämpfe gehen weiter, wobei jugoslawische Gewehre gegen Drohnen eingesetzt werden. Wir haben bereits unsere Unterstützung für die Opfer der aserbaidschanischen Aggressionen zum Ausdruck gebracht, ebenso wie unsere GenossInnen in der russischen anarchistischen Diaspora im georgischen Tiflis. Unsere GenossInnen hier in Erivan haben humanitäre Hilfe für Geflüchtete gesammelt. Ein Café arbeitet mit der jüdischen Diaspora zusammen und öffnet seine Türen, um Hilfe für die Leidenden zu sammeln. Unserer Meinung nach versucht die aserbaidschanische Regierung, die Endlösung der armenischen Frage auf dem Gebiet von Arzak umzusetzen. Gemeinsam mit der Türkei beteiligt sich der aserbaidschanische Staat an einer internationalen Kampagne zur Leugnung des armenischen Völkermords, dem über 1 Million Menschen zum Opfer fielen, sowie an einer Wirtschaftsblockade gegen Armenien von beiden Seiten. Aserbaidschanischen Kindern wird in der Schule beigebracht, dass Armenier Feinde sind. Die Machthaber haben systematisch armenische Denkmäler zerstört, so zum Beispiel verwandelten sie einen Friedhof in einen Truppenübungsplatz. Das zielt darauf ab, das armenische Kulturerbe in diesen Gebieten auszulöschen. Im Jahr 2020 nahm das aserbaidschanische Militär seine Operationen wieder auf, wobei es türkische Waffen und islamistische Gruppen einsetzte, die zuvor in Angriffen auf die kurdische Bevölkerung in Afrin beteiligt gewesen waren. Anschließend richtete der aserbaidschanische Präsident Aliyev das sogenannte Museum des Sieges ein, in dem ausgestopfte ArmenierInnen und Helme getöteter armenischer Soldatinnen öffentlich ausgestellt wurden. Die Provokationen gingen trotz Waffenstillstandsvereinbarungen weiter. Das aserbaidschanische Militär eröffnete wiederholt das Feuer, entführte Menschen und beschoss und besetzte das international anerkannte Territorium Armeniens. Es blockierte ab Dezember 2022 die Region Arzak, indem es die einzige Autobahn absperrte, die die BewohnerInnen dort mit der Außenwelt verband. Dadurch wurden 120.000 ArmenierInnen, darunter 30.000 Kinder, zu Geiseln, da Aserbaidschan der Region während des Winters Gas und Strom abstellte. Tausende von Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, die Lebensmittel verschwanden aus den Regalen, eine Hungersnot brach aus und den Krankenhäusern fehlte es an Medikamenten. Im April dieses Jahres errichtete Aliyev einen militärischen Kontrollpunkt und stellte den ArmenierInnen in Arzak ein Ultimatum. Sie sollten die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annehmen oder mit ihrer Vertreibung rechnen. Nachdem das Regime mehrere Monate lang mehr als 100.000 Menschen ausgehungert hat, versucht es nun, die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Krieg in der Ukraine zu lenken, um seine ethnischen Säuberungen abzuschließen. Ein aserbaidschanischer Sieg wird die ethnische Gewalt in der Region verschärfen. Das Leben tausender Menschen gefährden. Er wird ein Regime stärken, das aserbaidschanische AnarchistInnen und linke KriegsgegnerInnen verfolgt und gefoltert hat. Und die Position des türkischen Imperialismus festigen. Auch die Unabhängigkeit Armeniens könnte dadurch in Frage gestellt werden. Aliyev hat wiederholt über den sogenannten Sangesur-Korridor gesprochen, einen weiteren Teil Armeniens, den er Aserbaidschan einverleiben möchte. Einmal erklärte er, Erivan ist unser historisches Land und wir Aserbaidschaner müssen in dieses historische Land zurückkehren. In diesem Zusammenhang mit dem Beschuss von Sotk, Yarmuk und anderen armenischen Gebieten gibt es also Anlass zur Sorge. Sollen diese Erklärungen die aserbaidschanische Regierung lediglich in eine bessere Verhandlungsposition bringen oder spiegeln sie eine ernsthafte Absicht wider? Das ist schwer zu sagen. Aber es ist unbestreitbar, dass jeder Sieg des aserbaidschanischen Militarismus oder des türkischen Imperialismus ein Rückschlag für AnarchistInnen und andere soziale Bewegungen bedeuten wird. Weil, er ein Militärregime in den eroberten Gebieten etablieren wird, das sich sowohl nach außen als auch nach innen verstärken und ausweiten wird. All dies wird zu verbrannter Erde für Anti-Autoritäre werden. Aliyev war einer der wichtigsten Verbündeten von Erdogan, als das türkische Militär in Rojava einmarschierte. Aliyevs Sieg in Arzak wird diejenigen ermutigen, die ein pantürkisches Imperium anstreben und den Druck auf antikoloniale und antiautoritäre Bewegungen in der gesamten Region verstärken. Der folgende Auszug stammt aus einem Antikriegsmanifest, das von AnarchistInnen und linken Jugendlichen im Jahr 2020 veröffentlicht wurde. Unser Feind ist nicht ein zufälliger Armenier, den wir noch nie in unserem Leben getroffen haben und vielleicht auch nie treffen werden. Unser Feind sind die MachthaberInnen, diejenigen, die seit mehr als 2 Jahrzehnten die einfachen Menschen verarmen lassen und ausbeuten und die Ressourcen unseres Landes zu ihrem Vorteil nutzen. Sie sind intolerant gegenüber jeder politischen Abweichung und unterdrücken DissidentInnen mit Hilfe ihres massiven Sicherheitsapparates. Sie haben Naturschutzgebiete, Strände und Bodenschätze zu privatem Vergnügen und privater Nutzung besetzt. Sie zerstören unsere Umwelt, fällen Bäume, verseuchen das Wasser und betreiben die Akkumulation durch Enteignung im großen Stil. Sie sind mitschuldig am Verschwinden von historischen und kulturellen Städten und Artefakten im ganzen Land. Sie haben Ressourcen aus wichtigen Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen und Sozialfürsorge in das Militär umgeleitet und damit Profite für unsere kapitalistischen Nachbarn mit imperialistischen Bestrebungen, Russland und die Türkei, gemacht. Seltsamerweise ist sich jeder Einzelne dieser Tatsache bewusst, aber eine plötzliche Welle der Amnesie trifft alle, sobald die erste Kugel auf der Kontaktlinie zwischen Armenien und Aserbaidschan abgefeuert wird. Wir empfehlen auch diese Erklärung des feministischen Friedenskollektivs in Aserbaidschan. Wir wehren uns vehement dagegen, von dieser Indoktrination vereinnahmt zu werden und lehnen die Versklavung von Menschen im Namen der Nation ab, die auf Hass und Fremdbestimmung aufbaut. Wir fordern Aserbaidschan auf, seinen Terror gegen die armenische Bevölkerung in Karabach einzustellen. Wir appellieren an die Menschen in Aserbaidschan, ihre eigene Rationalität und Empathie zu erkennen, nicht zuzulassen, dass ihre Beschwerden für die nationalistischen Wünsche des Regimes instrumentalisiert werden und nicht zuzulassen, dass ihre Körper für die kapitalistische Gier ihres Staates und der herrschenden Elite ausgebeutet werden. Mittlerweile sind etwa 100.000 Menschen aus Arzakh, Bergkarabach, geflohen. Das sind etwa 85% der Bevölkerung dort. So, jetzt kommen wir zum zweiten großen Thema unserer Sendung, solidarische Busse. Wir haben ein letztes Interview aus Saint-Germain für euch. Dort haben wir neben der Schlange für die Küfer die Leute vom Medical Bus mit ihrem Fahrzeug getroffen. Kannst du mir kurz erklären, was es mit dem Medibus auf sich hat? Der Medical Bus ist ein Projekt, bei dem wir einen umgebauten Rettungswagen zur Verfügung stellen. Also Gruppen, Einzelpersonen können sich den ausleihen. Und dieser Rettungswagen ist umgebaut. Wir haben einige Dinge rausgebaut, sodass er jetzt vor allem für medizinische Erstversorgung geeignet ist und nicht für medizinische Notfallversorgung wie ein üblicher Rettungswagen. Und man kann sich den Bus ausleihen für Einsätze zum Beispiel an Grenzen, europäischen Außengrenzen zum Beispiel oder Innengrenzen und auch so für politische Camps und Aktionen, um einfach People on the Move oder Homeless People zu unterstützen, zu supporten. Welche Möglichkeit bietet denn der Bus genau? So medizinische Erstversorgung ist ja ein weiter Begriff. Was könnt ihr alles hier machen? Die Personen, die sich den ausleihen und damit unterwegs sind, können mit dem Bus zum einen einen vertrauensvollen Raum anbieten, in dem Menschen überhaupt erstmal reden können über körperliche Beschwerden oder auch psychische Beschwerden. Der Bus ist dahingehend gut ausgestattet mit einer Liege und auch einer guten Beleuchtung. Genau, wir stellen auch ein Basispaket an medizinischem Material zur Verfügung, um Wunden zu versorgen, Verletzungen, die beim Laufen eben zum Beispiel entstehen. Wir haben auch so eine Basisausrüstung, wie Blutzuckermessgerät, Blutdruckmessgerät, solche Sachen, natürlich Pflaster, auch verschiedene Salben. Genau, wir haben auch einen Trockner verbaut in dem Medical Bus, damit dort Klamotten behandelt werden können, um sie von Parasiten zum Beispiel zu befreien. Genau, das gelingt, indem man sie bei einer hohen Temperatur im Trockner behandelt. Das gibt es auch. Ich kann mir vorstellen, abseits von dem medizinischen Versorgung, dass es auch andere Bedürfnisse gibt, gerade von People on the Move, die befriedigt werden müssen. Kann der Bus auch, keine Ahnung, Essen anbieten oder Handys laden oder all sowas machen? Neben dem Medical Bus und all dem medizinischen Material stellen wir auch Material zur Verfügung, um eben für 200 Personen warmes Essen zu kochen. Also einfach so Kochmaterial, Küchenmaterial. Und wir stellen auch technisches Material bereit, um für 200 Personen also Internet und Charging Möglichkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dort kann man Handys laden und halt ins Internet gehen, ins mobile Internet. Genau, und dafür gibt es auch einen Generator, der das Ganze halt betreibt. Ja, ist auch möglich. Und wie seid ihr auf die Idee mit dem Bus gekommen? Der Medical Bus gehört zu einer Struktur, die heißt Direct Support, und die waren in den vergangenen Jahren an der italienisch-französischen Grenze und haben dort People on the Move supported. Und dabei ist einfach klar geworden, dass es so einen Raum braucht, in dem man eine gute medizinische Erstversorgung anbieten kann, auch einen vertrauensvollen Rahmen anbieten kann dafür. Und in diesem ganzen Prozess wurde der Medical Bus angeschafft, durch Spenden gekauft und eben entsprechend umgebaut, sodass er jetzt eher so für medizinische Erstversorgung geeignet ist. Und wir haben zum Beispiel auch die schwere Spezialliege ausgebaut und so eine Holzliege eingebaut. Dadurch wird der Bus leichter und kann mit einem normalen PKW-B-Führerschein gefahren werden. Genau, und nachdem die Gruppe damals unterwegs war mit dem Bus, gab es halt die Idee, den auch für andere Gruppen einfach zur Verfügung zu stellen. Und da ist dann quasi dieses Projekt Medical Bus dadurch entstanden, und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man so eine Ausleihstruktur erstellen kann mit der ganzen Verwaltung im Hintergrund. Wir reparieren und warten den Bus ja auch selbst, um die Kosten dahingehend auch gering zu halten, beziehungsweise da auch unterschiedliche Skills und Fähigkeiten zusammenzubringen. Also dass es einfach Leute gibt, die gerne schrauben oder gut schrauben können, und dass es Leute mit medizinischem Background gibt und Wissen gibt, und Leute, die einfach gerne Sachen organisieren. Genau, und ja. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen erwähnt. Verwaltung, Schrauben, medizinisches Wissen. Welche Herausforderungen bringst du noch mit sich, wenn man so einen Bus betreibt? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön aufwendig ist und sich nicht von selber erledigt. Okay, herausfordernd für uns ist vielleicht gerade eher herauszufinden, wie wir die Menschen erreichen können, die den Bus potenziell nutzen wollen. Deswegen sind wir auch hier in St. Emir, um möglichst viele Menschen zu erreichen mit diesem Projekt, um das noch bekannter zu machen. Wir haben viel positives Feedback bekommen, auch viele Leute, die spenden, auch Materialspenden zur Verfügung stellen. Genau, aber wir brauchen eben auch Leute, die den Bus ausleihen und damit im Einsatz sind. Und da schauen wir gerade noch, wie wir die gut erreichen können, wie wir auch Rücksicht auf deren Bedarfe irgendwie nehmen können. Es gibt auch einige Personen, die interessiert sind an dem Bus, aber selber noch keine Gruppe haben. Auch da überlegen wir halt, wie wir das noch supporten können, damit die Leute irgendwie auch vielleicht eine Gruppe kommen, um den auszuleihen. Ansonsten, ja, ist natürlich immer eine Herausforderung, auch den Bus weiterzuentwickeln, zu schauen, was braucht es noch, um ihn gut benutzen zu können, und wie können wir das einbauen, anbauen. Und wenn ich den Bus ausleihen will, wie funktioniert das? Ja, dann schreibt man uns am besten eine E-Mail, und dann würden wir einen Kennenlernen vereinbaren per Videocall, Telefon oder Live-Treffen und erstmal schauen, ob die Bedarfe der Gruppe oder Einzelpersonen, die uns anfragen, zu dem passen, was wir anbieten können, wie wir da zusammenkommen, um welchen Zeitraum es geht, ob er da gerade noch frei ist. Und dann würden wir auch so über Mietkosten und Kaution sprechen und wie das abgedeckt werden kann. Wie kann man mehr über euch herausfinden und euch unterstützen? Am besten auf unserer Internetseite medicalbus.net, und unterstützen kann man uns zum einen mit Geldspenden oder mit Materialspenden, und Ja, Kontodaten stehen auf unserer Website und beim Materialspenden schreibt man uns am besten eine E-Mail an medicalbus@riseup.net. So, wir bleiben jetzt bei solidarischen Bussen. Wir haben für unsere Anti-Knast-Live-Show im September die Genossinnen vom Solibus interviewt. Und eine gekürzte Variante dieses Interviews hört ihr gleich. Hallo, ihr Lieben vom Solibus-Projekt. Ihr seid, wie euer Slogan so schön sagt, gemeinsam mobil für eine solidarische Welt. Habt ihr Lust, ganz kurz euer Projekt vorzustellen? Was ist der Solibus? So, was ist der Solibus? Und kurz vorstellen, da hakt es bei uns nämlich schon. Irgendwie sitzen wir mit unserem Team zusammen. Also jetzt Team Nana und Dutz sind vom Team dabei und ich bin der Piet. Was ist der Solibus? Was ein Bus ist das? Zwei Busse haben wir jetzt. Der eine hat 55 Sitze, der andere 52. Die Sitze deswegen benennen, damit Leute eine Vorstellung davon kriegen, dass es richtige Reisebusse sind. Weil oftmals sind Leute irritiert, wenn die uns auf einmal sehen, was ist denn das? Die dachten, wir kommen mit einem VW-Bus oder so. Und genau, und wir sind teils haben von uns eben, liebe Mitstreiterinnen, auch vom Solibus schon eine längere politische Geschichte. Heißt eben, wir sind immer wieder mit Situationen konfrontiert gewesen, wo wir Busse brauchten in Aktionen oder etc. pp. Dann haben wir keine Familie gekriegt, weil wir dann als sei es links entlarvt wurden oder weiß ich was oder das alles nicht opportun war oder das Geld fehlte. Und somit war schon in den 90er Jahren, da habe ich zum Beispiel in der Buswerkstatt gearbeitet, dadurch hatten wir immer irgendwie die Möglichkeit, Busse an den Start zu bringen, so für antifaschistische Aktionen, für antirassistische Aktionen. Und 2001 war dann damit Ende, weil der Busbetrieb pleite gegangen ist, nicht wegen uns. Und okay, und jetzt 2017 dann nochmal angefangen, eben dieses Projekt zu starten, weil wir hatten schon mal 2007 ein Konzept geschrieben, waren in Heiligendamm bei den G8, G7, G20. Und da war das so, dass wir auf dem Rückweg einfach so ein bisschen, ja, frustriert waren, dass wir so viele gute Ideen hatten, aber uns die, ja, Busse fehlten für die Ideen. Und okay, das hatten wir dann reingepackt in dieses Konzept, aber daraus ist dann nichts geworden, entweder weil viele gut fanden, Bedarf gut war, aber niemand mitmachen wollte und dann brauchst du natürlich auch Geld für so ein Riesenprojekt. 2017 dann wieder angefangen zu diskutieren, das alte Konzept, was praktisch fast 1:1 das Konzept ist, was heute auch am Start ist. Und somit sind wir dann an Start gegangen. Und genau, wir haben dann eben diese Klammer gebildet und unseren Vereinslogan erstmal eben, der war relativ schnell gefunden, den du schon gesagt hast, gemeinsam mobil für eine solidarische Welt, der irgendwie, manchmal kommt einem das ja langweilig vor und am 100. Mal erwähnen, oh je, lass uns doch mal was Neues einfallen. Aber irgendwie passt der für uns immer noch, weil der so viele mit einschließt oder so und eben eher was Eingrenzendes als Ausgrenzendes hat. Und sich oft auch viele Leute wiederfinden, also auf der Straße, denn wenn Leute den Bus sehen mit diesem Slogan und so, dann kommen echt von der Straße sehr viel schöne Reaktionen eben. Sei es ein Daumen hoch, sei es ein Lachen, sei es ein Klatschen oder eben dann, wenn sie auf einmal das erkennen, dann noch unser Lächeln von innen nach außen. Also es passt einfach dann alles und das ist richtig gut. Wir hatten ja mal einen guten Flyer gemacht, wo wir versucht haben, oder der gibt es ja heute noch, mal kurz zusammenzufassen. Ich lese mal kurz vor, eben dass wir verstehen das Projekt Solibus als Teil einer politischen, sozialen Struktur, die eine gemeinschaftliche Mobilität und Teilhabe an bundes- und europaweiten Aktivitäten ermöglicht. Uns ist wichtig, dass Menschen ohne sexistische, rassistische und soziale Diskriminierung und unabhängig der individuell begrenzten finanziellen Mittel an politischen und kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten teilnehmen können. Wir betonen auch immer, dass wir immer das Bedürfnis haben, auch dahin zu kommen, also nicht sexistisch zu sein, nicht rassistisch zu sein, oder eben keine Hierarchien entstehen zu lassen. Und das Bedürfnis sitzt in uns sehr tief. Wir sind nun mal Kinder dieser Gesellschaft hier sozialisiert. Bedeutet eben, es gibt immer wieder was, was dann im Alltag sich vielleicht mal eben Bahn bricht und hervortritt. Was aber für uns eben wichtig ist, ist eben das, dass wir das solidarisch einfach gespiegelt haben wollen, weil wir, was wir wissen, ist, dass wir authentisch zutiefst genau das nicht sein wollen. Das bedeutet, wir sind lernfähig und wollen lernen und werden aus diesem Lernprozess ein ganzes Leben lang wohl nicht rauskommen. Aber das bedeutet, wenn wir unterwegs sind, versuchen wir dem auch so gesamt auch mit dem Bus gerecht zu werden und genau. Was uns immer wichtig ist, wenn wir losfahren oder mit Gruppen unterwegs sind, sei es in Aktionen oder auch irgendwas shutteln etc. pp. Oder Menschen von der GESA abholen, Gefangenensammelstelle und so. Und eben uns ist immer wichtig, dass Leute eben realisieren, dass wir verdammt nochmal kein Dienstleistungsbetrieb sind, wir nicht konsumistisch betrachtet werden wollen, sondern dass wir einfach ein sozialpolitisches Projekt sind und ein Projekt einer emanzipatorischen Bewegung einfach. Und dass eben wir alles Aktivistinnen sind. Also wir sehen uns nicht als Busfahrerin, sondern wir sehen uns als Aktivistinnen, die einfach nur die Lizenz zum Fahren haben und so. Und eben uns ist Teilhabe immer sehr, sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, dass wir den Bus auch barrierefrei ausgestattet haben, bedeutet, dass wir einen Rollstuhllift hier drin haben und gemeinsam dann an die Aktionen gehen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz uns einen Eindruck vermitteln, was ihr die letzten Wochen so gemacht habt, wo ihr so unterwegs wart, wo ihr mit dem Bus so teilgenommen habt. Und insbesondere, ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr auch in Chemnitz wart, jetzt am 2.9. Könntet ihr von dieser speziellen Aktion ein bisschen was erzählen? So, jetzt Mensch, wo waren wir die letzte Zeit so unterwegs gewesen? Also angefangen eben so im Juni, also das ist praktisch nur ein kleiner Auszug und wir veröffentlichen auch nicht alle Sachen, Aktionen oder Touren, die wir fahren oder gefahren sind. Genau, weil es manchmal auch besser ist, nicht zu tun. Wir waren in Paris gewesen zum internationalen antifaschistischen Treffen mit antifaschistischen Zusammenhängen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Wir waren eben beim AfD-Parteitag in Magdeburg. Wir waren mit der Lebenslaute unterwegs in Nörvenich, wo so ein Fliegerhorst ist mit so ganzen Atomraketen etc. pp. Da gab es dann entsprechend Blockaden der Tore. Und genau, Solibus war einfach das Mobilitätsmittel für alles. Dann eben sind wir beim anarchistischen Treffen in Saint-Imier gewesen, wo wir auch nur persönlich zwei Treffen hatten. Eins eben mit Schweizer, die eben in der Schweiz eben auch ein Solibus-Projekt aufbauen wollen. Die hatten uns kennengelernt im Januar, wo wir in Davos beim WEF waren mit dem Solibus. Die waren sehr begeistert und wollten unbedingt eben schauen, inwieweit sowas realisierbar ist in der Schweiz. Dann eine Gruppe aus Basel, die uns auch in Davos kennengelernt hat, eben die in Tarnak immer ein Festival organisieren mit Workshops, wo praktisch das Geld, was reinkommt, eben für Geflüchtetenprojekte dann eingesetzt wird. Und dort war dann eben so, dass wir sagten, naja gut, wir kommen jetzt nicht 850 Kilometer leer nach Basel und leer wieder zurück. Also da haben wir einfach noch ein Klimagewissen, das würde einfach so nicht hinhauen. Aber wir haben uns einen großen Kopf gemacht, weil wir setzen uns ja immer mit den Gruppen auseinander, mit denen wir dann unterwegs sein werden, weil unser Ansatz ist, dass Fahrten, die wir zusagen, bedeutet, dass wir da auch hinterstehen, auch in Situationen, die vielleicht zur Repression führen sollten, dann werden wir die Repression gemeinsam durchstehen. Eben, und eben, auch wenn wir vielleicht inhaltlich hier oder in einem anderen Diskurs landen oder der Diskurs für uns eben nicht der gleiche ist wie von der Gruppe, aber eben wir aus der Haltung, unserer Haltung heraus es vertreten können oder so stehen lassen können und uns nicht als den Mittelpunkt der Erde ansehen, dann finden wir das okay zu fahren oder in die Aktion zu gehen. Und also alles, was so dogmatisch ist, ist nicht emanzipatorisch. Okay, da ist bei uns auch eine rote Linie. Das sind nicht wir. Und genau, und das mit Basel hatte sich dann so dann entwickelt, weil die Gruppe einfach richtig, wir haben einen intensiven E-Mail-Austausch gehabt. Also da hört ihr schon mal eben, wir fahren nicht nur, sondern wir haben einen intensiven Austausch mit den Gruppen. Das bedeutet, dass, wie gesagt, dass wir uns dann auch ihre Seiten angucken, dann entsprechend auch fragen können eben und gezielter fragen können. Bei Basel war so, dass dann durch Zufall No Border Climate Justice Camp dort war, wurde von denen zu spät realisiert, von uns auch. Und daraufhin haben wir sofort mobilisiert, die haben mobilisiert. Dann hatten wir wenigstens den Bus halb voll bis nach Basel und sind dann die nächste Nacht nach Tarnak zu diesem Festival mit Workshops gefahren und dann 4 Tage später nachts wieder zurück und die nächste Nacht wiederum von denen, die wir zum No-Border-Camp gebracht haben, Acclimate Justice Camp gebracht haben, wieder zurück nach Berlin. Das hat einfach richtig gepasst. Wir waren sehr beeindruckt von der Basler Community, also von diesen ganzen Aktivistinnen, die einfach sehr, sehr gut organisiert waren, irre gut in 1000 Sachen mitgedacht haben. Also uns hat es sehr, sehr gefallen, weil eben für uns war das sehr harte Fahrt, einfach sowas also 2-3 Nachtfahrten waren das. Aber das ist irgendwie, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was man da zurückbekommt einfach. Genau, das zu den Fahrten. Genau, du hast jetzt explizit nochmal Chemnitz angefragt. Chemnitz war so gewesen, dass da war ich ein bisschen bedient gewesen, weil das war echt eine ganz tolle, engagierte Aktivistin, die da wirklich, weil sie auch aus Chemnitz kommt und jetzt in Berlin lebt, aber die hat auch diese vor 5 Jahren diese ekligen Situation miterlebt und so. Und das, es war für mich eigentlich so, sag mal, haben wir nicht gerade jetzt hier AfD, die einfach die irgendwie durch die Decke schießen mit ihren Umfragewerten etc. und so. Und das erinnert mich immer an Anfang der 90er, wo Heike Kleffner mal diesen Satz geprägt hat, eben Generation Terror, weil aus dieser Zeit, Anfang der 90er kommen, ganzen NSU-Täter oder ganz viele Faschisten von heute, die aus dieser Zeit eben selbstbewusst hervorgegangen sind, weil anstatt den Opfern zu helfen, wurde ja das Asylgesetz verschärft. Hat mich daran erinnert und jetzt die Situation jetzt ähnlich irgendwie an, wir waren einfach froh, gefahren zu sein. Wir waren vielleicht 20 Leute im Bus, was ein bisschen peinlich wenig war. Ich war ein bisschen schockiert, aber eben wir selber waren gut drauf und haben uns gegenseitig auch motiviert. Und es war eine gute Aktion hinzufahren. Wir waren froh gewesen, da gewesen zu sein. Und es waren so rund 400-500 Leute vor Ort. Genau, es war eben eine Demo und die war, glaube ich, auch, ich fand die einfach sehr ausdrucksstark eben, aber eben für die Situation, wie sie gerade ist und wie überall ein Rechtsruck oder konservativer Ruck oder wertkonservativer Ruck auch europaweit, ist es alles ein bisschen wenig. Und genau das dazu. Das klingt alles nach mega tollen Sachen, was ihr auch die ganzen letzten Jahre schon so gerissen habt. Weil wir jetzt eine Anti-Knast-Sendung sind, habe ich so eine spezielle Neugierde-Frage. Habt ihr auch mal schon so spezielle Anti-Knast-Anti-Repressionsaktionen in irgendeiner Weise gefahren? Anti-Knast, Anti-Repressionsaktion, eigentlich stecken wir ständig da drin, weil wir ja eigentlich auch oftmals Ziel und Objekt von Kontrollen sind, wo wir eigentlich auch die mit den Gruppen vorher reden, dass in der und der Situation es sein kann, dass wir festgesetzt werden, auch wenn wir zu einer angemeldeten Demonstration oder angemeldeten Kundgebung fahren, dass dieser Teil des Grundgesetzes letztendlich ständig ausgehöhlt wird durch die ganzen Polizeigesetze, die bis jetzt, also in den letzten Jahrzehnten, einfach sowas von verschärft wurden, dass die dann schon wieder dann das Grundgesetz der Versammlungsfreiheit aushebeln, bedeutet das, dass du auch ohne Personalienkontrolle einfach hin kannst, damit du auch den Mut hast oder so auch hinzugehen, also egal wer, das hat jeder das Recht, auch da anonym teilzunehmen, um anderweitig keine Konsequenzen zu erfahren von Arbeitsentlassungen oder weiß ich was nicht alles oder anderer repressiver Geschichten und so. Und eben, wir sind jetzt eben, wenn man jetzt direkte Anti-Rep oder Knastaktionen, würde ich dann erstmal, zum Beispiel Frankfurt waren wir sehr viel, weil Dani, wo wir 2,5 Monate waren, wurden ja täglich unglaublich viele Menschen festgenommen, die kamen dann nach Frankfurt in den Knast. Wir haben sind selber festgesetzt worden mit dem Bus in Frankfurt, sind auf die Wache gebracht worden, die Leute sind brutal rausgeholt worden. Und eben, obwohl wir zur angemeldeten Knastkundgebung wollten, das war richtig übelst, denn hatte ich dann noch schnell während der Aktion der Cops dann eben mein Netzwerk in Frankfurt angerufen, die dann sofort eine halbe Stunde später eine Kundgebung vor der Polizeiwache gemacht hatten, wo die Cops denn nicht gerade sehr begeistert waren. Das war offensichtlich zu spüren. Dann war diese Einheit, die da im Bus war, die hatte, weiß ich, Nummer 68, weiß ich nicht mehr. Dann schrieb mir eine Mitstreiterin von draußen, sagte, oje, oje, das sind die Hooligans. Sie hat mich danach aufgeklärt, weil es gab einen langen Frankfurter Rundschau-Artikel zu dieser Einheit und so haben sie sich auch aufgeführt. Aber eben, wenn man mit Dani und mit den Barrios unterwegs war, dann ist das einfach irgendwie dieses eben wie in der Repression zueinander gestanden wird. Das ist unglaublich. Das war wirklich genial. Die sind rausgetragen worden und also in die Wache übelst behandelt worden. Und ich war ja dann drinnen lange in der Wache noch. Mich haben sie ja bis zum Schluss dann festgesetzt und ich hatte mich teils auch geweigert rauszufahren, solange sie mir zum Beispiel Festschnurrgurte, die sie als Gurte zum Klettern identifiziert haben wollen, nicht zurückgegeben haben. Ich sagte, dann bleibe ich hier in der Wache und eben dann könnt ihr gucken, wie ihr den Bus wegkriegt, weil das sind die Festgurte von den für die Rollstühle und so. Und eben, naja, und wo ich dann rausgekommen bin, war cool, immer noch die Kundgebung und immer noch die Leute, und die waren dann völlig fasziniert, weil die Leute, die sie aus dem Bus gezerrt haben, mussten sie aus der Wache raustragen. Dann dachten wir, wieso haben die sie aus der Wache rausgetragen? Da haben die gesagt, na, ihr habt euch uns aus dem Bus rausgetragen, jetzt tragt ihr uns gefälligst auch wieder raus aus der Wache. Das muss eine so coole Aktion gewesen sein. Wir hatten auf einmal das Heft in der Hand und haben dann nachts noch spontan die Knastkundgebung gemacht, nachts um 10. Das war unglaublich. Also es war so ein bedrückt ein bisschen aus, wie auch Dani, wie die zusammengefasst wachsen waren, und das war einfach cool. Alle dachten, keiner will mehr mit Solibus vom Dani ausfahren. Der Bus ist immer überfüllt gewesen bei der nächsten Knastkundgebung, und dann fingen die Gesänge im Bus an, wo wir losgefahren, juhu, wir fahren in die Gese. Also auch diese Selbstironie oder sonst was, oder wurde mit allem gerechnet. Waren schöne Erfahrungen und so, und wir haben ständig, machen wir GESA-Support und so. Ich selber komme aus einer 30-jährigen Knastarbeit. Wir haben Ratgeber für Gefangene damals rausgebracht, Knastzeitung, Durchblick gemacht. Also selber eben komme ich mit so einem starken Anti-Knast-Hintergrund. Was mir auch noch persönlich sehr wichtig ist, ich kenne so aus der Erfahrung, aber auch aus euren Geschichten, dass es schon mit dieser gemeinsamen An- und Abreise insgesamt und auch vor allen Dingen durch den Fakt, dass ihr ja selber Genossinnen, Anarchistinnen, Gefährtinnen seid, hat der Solibus, finde ich, an sich einen total krassen so Antirepressionsaspekt. Einfach durch so eine gewisse Expertise auch darin, wie man sich gegenüber von Polizei oder anderen Repressionsbehörden verhält, auch mit dieser Stärke der gemeinsamen An- und Abfahrt. Könntet ihr darüber noch ein bisschen berichten, über insgesamt den Antirepressionsaspekt eurer politischen Realität mit dem Solibus? Ja, ich hatte ja schon angedeutet gehabt, dass wir auch irre oft, also unglaublich viel wird der Solibus festgesetzt und hatte auch schon angedeutet gehabt. Also bin dann dazu übergegangen, bevor wir losfahren oder irgendwo hinfahren, dass ich immer ein Plenum erstmal im Bus mache. Viele, die mich nicht kennen, die denken immer, oje, was ist denn jetzt los? Ist der Busfahrer und so, was ist denn das für einer? Dann stellen sie irgendwann fest, nee, der weiß schon ein bisschen Bescheid, und klar, komme auch von den Skills for Action eben als Trainer und eben moderiere auch ganz viele Sachen, wo ich dann auch immer sage, ich moderiere den Erfahrungsaustausch, und das möchte ich jetzt hier auch tun, dass ihr mir eure Erfahrungen sagt und wir praktisch mal auch mitteilen, wer sich wie verhalten will in den Situationen irgendwie, damit wir auch so ein bisschen vorbereitet sind da drauf. Also auch wenn Leute keine Papiere zeigen oder gar nicht mit haben, bedeutet das natürlich für den ganzen Bus, dass der festgesetzt wird, was für mich nicht das Problem ist und natürlich von mir getragen wird. Das ist nicht das Problem, aber eben, wir müssen es einfach nur voneinander wissen. Ist dann so gewesen, ich habe dann das Plenum gemacht und dann war so, wie so klassisch, dann gibt's die Peergroups oder die einen Bezugsgruppen, die sich schon kennen, die schon oft in Aktion, dann gibt's vereinzelte, sei es auch Jugendliche, die sitzen etwas eingeschüchtert und ernst und scheu blickend irgendwie da suchend nach irgendeinem Halt oder so. Also diese Dreiviertelstunde, vielleicht halbe Dreiviertelstunde, dieses Plenum, diese Abfrage, dieses Rückfragen gemacht habe. Also das ist für mich immer auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Danach könnte man denken, der Bus fährt schon 2 Jahre gemeinsam rum. Also selbst die jungen Personen, die dann vorher noch völlig unsicher und in dem Bus saßen und auf einmal, du siehst ein Lächeln, auf einmal wird aufeinander zugegangen. Eben, und das bin dann nicht ich, der das macht, der Piet, nee, das sind die mit ihren Ressourcen, die einfach nur irgendwie den richtigen Schalter brauchten irgendwie, und sie sind dann aufeinander. Das ist immer wieder für mich sehr verblüffend, dass diese halbe Stunde, Dreiviertelstunde von Menschen, die sich nicht kennen, aber die gemeinsame Aktion gehen, dass es das auslöst. Das bereitet mir sehr, sehr große Freude, mir rührt es manchmal zu Tränen, ist einfach super, super schön. Was auch noch ein Aspekt ist, wir sind ja schon aus den 90er Jahren, haben wir ja gesagt, die Aktion beginnt mit der Anfahrt und endet mit dem Wiederankommen irgendwo. Und es gab's der Bus eben, klar, man kann mit Bahn anfahren, kann mit einem Auto anfahren etc. pp. Ich habe so viele Situationen erlebt, wo wir wirklich eben, wo Leute schon den Begriff nicht zu strapazieren, schon halb traumatisiert waren durch Gewalt, aber auch Gewalt, die sie von eigenen Leuten erlebt haben, die sie nicht gut geheißen haben, emotional im Bus aufgefangen wurden. Und das sind Situationen, die mich da vorne immer wieder selbst also schon fast zu Tränen rühren. Wie kann man euch unterstützen als Projekt? Boah, jetzt klar, wie könnt ihr uns unterstützen? Ist immer diese blöde Geschichte. Finanziell könnt ihr uns natürlich unterstützen. Aber letztendlich finde ich eben erfahren wir viel mentale Unterstützung auch. Sei es eben jetzt wie zum Beispiel jetzt eben das Soli-Tanzen da entstanden ist, dass da so offensichtlich ein Projekt wie das Tautnehmer-Kollektiv uns offensichtlich eben begleitet irgendwie und von uns Kenntnis nimmt irgendwo und dann eben merkt, okay, scheiße, die brauchen Kohle. Das kriegt man so ein bisschen mit, weil ich denke, jede Tour nehmen immer wieder Leute eben praktisch das mit, was gerade denn eben mit dem Solibus ist oder was wir gemeinsam vielleicht auch an Repressionen erfahren haben, wo es dann natürlich auch gemeinsam denn auch Unterstützung mental und finanziell braucht. Oder wie in der Schweiz, in St. Emir, ist von einer Rampe ist ein riesen Feldstein in den Bus gefallen. Das heißt, die ganze Seitenscheibe, also die ganze Mitteltür ist eine Scheibe, war kaputt gewesen und wir mussten da richtig viel Geld aufbringen. Und das rührt uns natürlich total, weil dann haben Leute im Umfeld von der Mitstreiterin Tri und andere haben dann eben sofort eine Spendenkampagne gestartet und eben, das rührt uns, weil wir dann mitbekommen, eben, dass wir als ein eigenes Projekt wahrgenommen werden, dass wir Teil dieser emanzipatorischen Bewegung sind, dass Leute das auch als ihren Bus begreifen, weil wir sagen ja auch immer, das ist euer Bus, das ist nicht unser Bus und wir wollen, dass wir da gemeinsam auch mit achtsam umgehen und dass wir gucken, gemeinsam die Busse an den Start zu halten. Ich erzähle auch immer, weil das sind ja Dimensionen, Zehntausende, die dann immer bei so einem Bus eine Rolle spielen, eben nach dem Motto, anfangs war ja so eben, dass eben irre viel Geld in den Sand gesetzt wird. Aber das Geld wird eben nicht in den Sand gesetzt, weil Ende jeden Jahres weiß ich, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Ich weiß, wie viel Spenden reingekommen sind. Das kann ich vergleichen damit, wie viel ein normaler Betrieb pro Kilometer genommen hätte, weil die Zahlen sind bekannt. Damit eben kann ich dann praktisch immer nur zurückgeben, eben die Summen, die bei uns über den Tisch gehen, die sind schwindelerregend auch für uns und so. Aber nichtsdestotrotz eben sparen wir der Szene unwahrscheinlich viel Geld, die woanders eingesetzt werden können. Und das ist einfach sehr einfach rechnerisch darzustellen über die Kilometerleistung, das, was wir an Spenden bekommen. Das haben wir dann, können wir auf die Kilometer umrechnen. Und wenn man dann einen normalen Betrieb nimmt, der, sagen wir mal, ab 2,50 bis 3 Euro oder 2 Euro bis 3 Euro mindestens pro Kilometer nimmt, dann sieht man, okay, wir landen bei 1 Euro pro Kilometer, so als Vergleich, um das greifbar zu machen. Genau, wie kann man das unterstützen? Wir suchen wie verrückt ständig immer Leute, die vielleicht einen Busschein machen etc. Wir würden da Teilzeit natürlich auch mit unterstützen, wenn Leute gerade ihre politische Arbeit eben mit dem Venium vom Arbeitsamt oder Hartz IV unterstützen lassen, dann sagen wir immer, ey, wenn ihr Bock habt, dann lasst euch die Ausbildung finanzieren, weil es werden LKW und Busfahrerinnen wie verrückt gesucht. Das bedeutet, ein Mitstreiter aus der Bewegung hat das gerade jetzt getan und hat sofort den Ausbildungsschein gekriegt und ist im Januar fertig. So werben wir zum Beispiel und so. Und weil wir können nicht so in die breite Bewerbung gehen, weil das haben sich dann aus, so sei es Altlinke oder andere Linke, aus Bewegung denn gemeldet. Nur war das dann so, dass ich dann immer gleich gesagt habe, naja, was uns wichtig ist, ist eben, gerade wenn es dann Männer sind, dass die sich mit sich oder schon mal auseinandergesetzt haben mit Genderfeminismus ein bisschen oder sich selbst zur Disposition zu stellen oder ihre Sozialisierung mal kurz abzuleuchten, zu hinterfragen, nicht doch. Und wir können nicht gebrauchen praktisch denn vorne irgendwie den klassischen Busfahrer, weiß ich, eben mit Sonnenbrille, ernster Miene, der sich jedes Mal bedanken lässt. da eben das, das ist nicht Solibus. Die müssen praktisch eben inhaltlich damit eben auch klarkommen, dahinter stehen können. Und dann ganz zum Schluss, sagt doch noch bitte kurz, wo wir euch so finden können und wo Leute, die gerne up-to-date bleiben wollen, up-to-date bleiben können mit dem, was bei euch so abgeht. Wo ihr uns so finden könnt, mussten wir ja alle etwas lachen. Also ich sitze ja hier mit dem Team, Anna und Lutz noch. Und das eben, natürlich könnt ihr uns finden auf der Straße und so und im Bus und in jeder Aktion, die uns wichtig ist, die wir, wo wir es leisten können, hinzufahren, können uns leider nicht zerteilen, brauchen einfach viel mehr Busse. Nee, ihr könnt uns auf der www.soli-bus.org Seite finden. Da sind dann auf der Startseite auch immer so ganz viele finale öffentliche Termine, wie ich schon sagte, nicht alle Termine werden veröffentlichen wir drauf oder eben auch die gefahrenen Geschichten. Am Ende ist so ein bisschen so ein Medienarchiv, wo ihr dann ein bisschen drinnen stöbern könnt, was wir bisher gefahren sind, wie ich schon sagte, und eben aber auch eben Radiointerviews und Videoaufzeichnungen von Regenbogencafé, Gespräche und so weiter. Ich will trotzdem noch mal was betonen, damit ihr auch da wisst, dass wir da bescheiden genug sind. Wir sagen eigentlich immer, das habe ich vorhin vergessen, wenn wir mit den Leuten fahren, sagen wir sehen uns nicht anders als wie die Küche für alle, die sich für das leibliche Wohl in Camps zuständig fühlt. So fühlen wir uns eben für die Mobilität zuständig, nicht mehr und nicht weniger. Was schön ist, dass wir, das schiebe ich auch noch mal kurz nach, weil wir wissen, dass wir mit dem Solibus teils auch oft ein sehr wichtiger psychologischer Faktor sind. Im Dannenröder Forst war zum Beispiel so, dass dann das Plenum zu uns gekommen ist oder dass sie dann auch sagten, wie wichtig es ist, dass der Solibus da steht und mit zum Beispiel meiner Person oder weil sie mich in einer Repressionssituation erlebt haben, dass ich da ruhig bleibe und vorne den Bus erstmal nicht aufmache, sondern eben die Polizei muss dann, also die Cops müssen dann ans Fenster kommen. Die sind erstmal ein bisschen, ja, derangiert, warum ich die Tür nicht aufmache, und dann erkläre ich ihnen das, dass ich hier erst seit gestern fahre und nicht das erste Mal ist, dass eben Cops einfach ohne Ansage im Bus stürmen und für Verletzungen sorgen und einfach über die Leute hinwegwalzen und dass ich auch erstmal das Anliegen wissen will, bevor ich hier irgendwas aufmache. Das Gute ist, das ist mal ein psychologisches Moment, wo dann auch alle im Bus nochmal ein bisschen Zeit haben, nochmal ein bisschen sich kurz zu fangen, wenn wir nicht eh schon vorher sowieso auch im Plenum genauer Sachen durchgesprochen haben. Das nur noch mal, dazu wollte ich nur noch mal nachschieben. Genau. In dem Interview wurde jetzt noch mal so viel über Anti-Knast und Anti-Repression gesprochen. Deshalb an der Stelle noch mal ganz groß Werbung für unsere Anti-Knast-Live-Sendung. Die ist immer den dritten Mittwoch im Monat von 21 bis 22 Uhr im kommunalen Pi-Radio auf 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Und unsere nächste Sendung wird sein am 18. Oktober, wieder von 21 bis 22 Uhr. Checkt es aus, unser A-Radio-Durchbruch. Und wenn wir schon mal im Werbeblock sind, dann noch eine herzliche Einladung und Ankündigung hier. Moin, wir sind Skills for Utopia und wir organisieren am 13.10. bis zum 15.10. im Projekthaus Potsdam unser cooles Workshop-Wochenende Skills im Tank mit Zucker im Tank. Genau, und dafür gibt es noch freie Workshop-Plätze. Die Workshops sind alle for free. Ihr könnt einzelne Workshops besuchen oder auch alle und man kann da auch pennen. Und Workshops haben wir zum Beispiel im Angebot. Also erstmal gibt es hier alle online auf skillsforutopia.org. Und so ein bisschen zum Programm. Es gibt zum Beispiel sowas wie einen Workshop zum Thema Umgang mit Gewahrsam, einen Workshop zum Thema emotionale Vor- und Nachbereitung von politischen Aktionen. Es gibt auch einen Workshop zum Thema Queer Direct Action, kritische Männlichkeit, Critical Whiteness, und noch viel mehr. Und außerdem haben wir ein Open-Space-Format auch dabei, wo Leute selber noch Themen einbringen können, die sie interessieren. Kommt alle vorbei. Wir freuen uns. Wir haben noch freie Plätze. Es gibt Küfer, es gibt was zu lernen und es gibt gute Laune. Gute Laune! Wir hoffen ja immer noch auf eine globale Revolution und flächendeckende Implementierung der Anarchie. Aber bis dahin erstmal, wo herrscht Anarchie eigentlich jetzt? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Willkommen, liebe HörerInnen. Es ist wieder soweit. Mit Wo herrscht Anarchie gehen wir dem Wirken der Anarchie nach. Und wie immer sind wir froh, dass die zumeist bürgerliche Presse dem Thema so viel Raum bietet. Ist ja nun keine Selbstverständlichkeit. Wir beleuchten nacheinander Geschichten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, jedenfalls aus den Gebieten, die heutzutage so genannt werden. Wir beginnen mit dem österreichischen Standard. Dort ist unter dem Titel Anarchie der Freundschaft ein Nachruf erschienen, denn der italienische Philosoph Gianni Vattimo ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Mit ihm ist eine Stimme des philosophischen Diskurses verstummt. War uns nicht bekannt. Und scheinbar hat er sich als Nichtgläubiger sehr viel mit Religion beschäftigt, darunter auch mit Jesus. Im Artikel heißt es dazu: An Jesus wird die Schwächung des Absoluten in einer Weise erfahrbar, die geschichtlich bis in die postmoderne Philosophie nachwirke und auch von autoritären Auslegungen des Christentums nie zum Verstummen gebracht werden konnte. Vattimos Annäherung an die biblische Tradition ist nicht die Rückkehr zu einem metaphysischen Fundament und dem ihm korrespondierenden Autoritären, sondern die Einladung zur subversiven Relektüre des Christentums. Okay, klingt ein wenig nach Befreiungstheologie. Was gibt es noch? Zentral ist für Vattimo auch ein Wort Jesu aus dem Johannesevangelium, wo es heißt: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Das ist auf jeden Fall schon der halbe Schritt in Richtung Anarchismus, in der Herr- und Knecht-Beziehung den Knecht einfach wegzulassen. Es ist eine Freundschaft, die sich durch keinen Grund, keine Arche rechtfertigen lässt und deshalb als anarchisch bezeichnet werden kann. Wenn manche Texte Vattimos in einer Anarchie der Freundschaft weiterhin gelesen und interpretiert werden, verstummt auch seine Stimme nicht. Und das nehmen wir gerne so auf. Für eine Anarchie der Freundschaft. Auf der Website falstaff.com stießen wir auf einen Artikel, der so betitelt ist: Genussland Thüringen. Anarchie im grünen Herzen. Und darin geht es um Restaurants, die unter anderem ihre Zutaten aus Biohöfen in der Region beziehen. Im Artikel heißt es: In Thüringen findet gerade eine Revolution statt, die durch den Magen geht. Ökologie und Naturnähe spielen dabei entscheidende Rollen. Das ist ja schön. Thüringen kann eine Revolution gut gebrauchen, solange es nicht die von Höcke ist. Der Name Maria Oszone, unter dem Groß ihre eigene Marke schuf, sei eine humorvolle Provokation, nicht nur gegenüber der Spießigkeit der Beamtenstadt Erfurt, sondern auch um ihre westdeutschen Gäste zu ärgern. Denn politisch schätzt sie die kritische Haltung und den Freiheitsdrang der Thüringer. Die Bezeichnung Oszone war in der DDR nicht beliebt, sondern wurde uns von den Westdeutschen verpasst. Insofern beinhaltet der Begriff durchaus eine politische Botschaft. Ich stehe für freies Denken, eine leichte Prise Anarchie und gegen Radikalität, erklärt sie. Das mit der Radikalität verstehen wir nicht. Vielleicht ist es ja auf die AfD gemünzt. Jedenfalls klingt das so im weiteren Text. Wir sind hier ein anarchistischer Ort inmitten eines eher konservativen Bundeslandes. Dafür lieben uns unsere Gäste. Und wir wollen diese Lebensart modernisieren, gemeinsam mit unseren befreundeten Partnern. Bilanziert Gastronomen Groß. Unbedingt weitermachen. Anarchie gegen den Konservatismus, wobei die AfD, die ist ja richtig gehend reaktionär. Wir widmen uns der Luzerner Zeitung aus der Schweiz. Es geht um das Demonstrationsrecht und was damit passieren soll. Denn es gibt einen Vorschlag der Jungpartei der Schweizerischen Volkspartei, Junge SVP, bei dem VeranstalterInnen von Demonstrationen zur Kasse gebeten werden sollen. Doch es gibt auch Gegenwind. Der Zürcher Kantonsrat unterstützt den Gegenvorschlag zur Anti-Chaoten-Initiative der Jungen SVP. Und was passiert jetzt? Nun hat das Stimmvolk die Wahl, wie künftig mit Demonstrationen umzugehen ist. Autsch, das Stimmvolk? Oder gar nur das Stimmvieh? Jedenfalls geht der Artikel weiter mit zwei rhetorischen Fragen. Hatten die mythischen Gründer der Eidgenossenschaft wohl eine Bewilligung eingeholt, als sie sich 1291 auf dem Rütli versammelten? Und droht angesichts der heutigen Verhältnisse in Zürich gar die Anarchie, wofür der englische Philosoph Thomas Hobbes vor dem Hintergrund des englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert als Gegenmittel den starken Staat beschwor? Spätestens seit den Zürich-Krawallen 1980 hat sich die Anarchie in Zürich doch wieder richtig festgesetzt. Interessant ist in jedem Fall, dass Hobbes schon im 17. Jahrhundert davon wusste. Chapeau. Liebe Freundinnen, Gefährtinnen, Genossinnen, kommt gut durch den Herbst. Möge er möglichst widerständig und fröhlich und hoffnungsvoll werden.